das Land hinein. Und du und ich, wir spüren, dass niemals wir verlieren. Der Siegmund unser Nein. Der Siegmund unser Nein. Segel wohl, du kleiner Monika, heute muss geschieden sein. Lebe wohl, du kleine Monika, rückte dir die Eigen ein. Ballerie, ballera, ballera, ballera, wenn ich wiederkomm, wirst du mein. Lebe wohl, du kleine Monika, bald bin ich wieder da. Mit deinem Hand und Leib. Wer gut dich fortgetragen, dort siehst du die Klagen, sieh an dein schönstes Kleid, sieh an dein schönstes Kleid. Singe wohl, du kleine Monika, heute muss geschieden sein. Lebe wohl, du kleine Monika, rocke dir die Äugelein. Ballerie, ballera, ballera, ballera, wenn ich wiederkomm.